Wir sind so schlumpfig. Jetzt sind wir alle da und wir fühlen uns so schlumpfig. Ich brauch nicht zu erzählen, denn man sieht es vor sich stehen. Sister hat Gefühl, als hättest du Geburtstag. Es wirbelt jetzt im Hut und saust dann zu den Zehen. Es hüpft dir das Herz, du klatscht in die Hände und lächelst. Du möchtest laut singen und rufst den Freunden Schrei. Denn fühlst du dich schlumpfig, ist die Welt so leicht unglücklich. Das Beste dabei ist, du fühlst dich gänzlich frei. Schlumpfig, wir sind so schlumpfig. Schlumpfig, wir sind so schlumpfig. Schau, der große Schlumpf, er fühlt sich doch so schlumpfig. Er lächelt jedem zu, ist froh und das ist fein. Sein Lächeln ist so frei und froh und überglücklich. Schau den großen Schlumpf, dann weißt du, was ich mein. Das schlumpfige Leben ist das A und O. Fühl dich mal schlumpfig und du sagst mir so. Sich schlumpfig fühlen ist die beste Art zu sein. Ja, das steht fest für groß und für klein. Und fühlst du dich schlumpfig, zieh's in dich herein. Trübsal ade, lass uns fröhlich sein. Sinnlos sich zu fühlen, klein und allein. Ihr schlumpfigen Gefühle, kommt herein. Gerade wenn du fühlst, du wirst ein bisschen matt. Denk dich gleich schlumpfig und kladderadatt. Fließt die ganze Freude in dich hinein. Du hoffst, dieses Gefühl wird ewiglich sein. Denn schlumpfig zu leben, das ist der Top. Schlumpfige Gefühle wollen wir nonstop. Jetzt sind wir alle da und wir fühlen uns so schlumpfig. Ich brauch nicht zu erzählen, denn man sieht es vor sich stehen. Sister hat Gefühl, als hättest du Geburtstag. Es wirbelt jetzt den Hut und saust dann zu den Zehen. Hüpft dir das Herz, du klatscht in die Hände und lächelst. Du möchtest laut singen und rufst den Freunden Schrei. Denn fühlst du dich schlumpfig, ist die Welt so leicht unglücklich.